Greenpeace und so eine sehr große Aktion geben. Das heißt, jetzt schon mal merken, Frühjahr geht's los. Wir unterstützen die Menschen bei der Klimaklage. Genau, wir hören uns jetzt unsere letzte Rede für heute an. Dann gibt es auch keine Endkundgebung mehr, damit, wenn wir ganz nass sind, auch alle irgendwie zügig nach Hause gehen können und nicht krank werden. Deswegen kann jetzt einmal der liebe Udo von den Naturfreunden Hamm-Verriers zu mir kommen und er hält die letzte Rede und dann geht's los. Ja, hallo zusammen. Eine Rede wird's nicht. Dafür ist das Wetter zu schlecht, aber wir reden ja über eine Klimawende. Also es passt ja alles. Nur das, was wir hier erleben, ist ja natürlich so wenig, dass anderorts ganz andere Probleme sind. Schade natürlich, dass wir nicht mehr sind als das, was hier sich heute eingefunden hat. Aber ich kann trotzdem die solidarischen Grüße der Naturfreunde übermitteln. Und das sind wenigstens 65.000 in ganz Deutschland, die sich seit Jahren mit diesem Thema auch beschäftigen. Und insoweit ist das zwar hier klein, aber in der Größe in ganz Deutschland eine ganz andere Dimension. Und ich denke, dass nicht nur Jung und Alt sich damit beschäftigen, sondern auch die Politiker, die Firmen und so weiter und so fort. Also es ist eine Zeitenwende angebrochen, die natürlich auch Fridays for Future sicherlich als Grundlage hatte. Denn wenn da nicht die Demos gewesen wären, dann wären wir wahrscheinlich noch nicht ganz so weit, wie wir heute sind. Das muss man ganz deutlich sagen. Und dass wir jetzt als Ältere hier auch noch stehen, das ist auch deren Erfolg an der Stelle. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Also ich will auch nicht die Forderung von allen anderen, die jetzt schon das eine oder andere gesagt haben, wiederholen. Klimawende, Wärmedämmung, Veränderung der Industrie, der entsprechenden Mittel, um unsere Heizung zu wärmen. Alles ist auf den Weg gebracht. Es dauert leider Gottes alles viel zu lange. Und wir müssen da an der Stelle viel, viel, viel schneller werden, damit unsere Kinder und natürlich auch unsere Enkel hier in Deutschland und auf unserer Erde noch ein Dasein haben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. So, perfekt. Wir haben den Redeblock für heute geschafft. Vielen Dank an alle, die eine Rede gehalten haben. Insbesondere danken wir auch der Pauluskirche, die uns den Strom zur Verfügung gestellt hat, dass ihr uns heute hört. Wir möchten uns auch noch einmal schon mal bei allen Menschen bedanken, die mit die Demo organisiert haben, die uns unterstützen und natürlich auch an euch, weil ohne euch wäre jetzt auch die Demo gar nicht möglich. Genau, wir gehen jetzt los und zwar in Richtung nach da, ne? Genau, nach da. Genau, Justus hat die Demo angemeldet. Und ein kleiner Hinweis, wir gehen immer auf der rechten Fahrspur. Auf der linken Seite können uns theoretisch noch Autos überholen. Genau, dann starten wir einmal alle wieder in die Richtung und dann geht's los. Ah, da ist es wieder. Ich gebe euch noch ein bisschen Musik mit auf den Weg. Weißt du, was keine Lüge ist? Dass du wie jeder Mensch eine Reise, ein Universum bist. Weißt du, was keine